Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve nuala. Alles ook wird Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Titel des heutigen Vortrages lautet, bevor ihr Dua macht und euer Dua nicht mehr erhört wird. Liebe Geschwister, bevor wir über das Dua sprechen, es geht darum, wann Allah Azza wa Jal unsere Bittgebete erhört, müssen wir eine Regel festsetzen und an diese fest glauben. Sie lautet, dass Allah das Dua erhört. Das ist gewiss. Das ist die Basis, von der wir ausgehen. Und das ist auch eine der wichtigsten Angelegenheiten überhaupt, denn du musst fest davon überzeugt sein, dass dein Herr alles sieht, alles weiß, alles hört, zu allem imstande ist und dein Dua ebenfalls erhört, wie es der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Diese Gewissheiten nehmen wir aus dem Koran, aus der Sunna, aus dem Koran. Allah sagte sinngemäß, ich erhöre das Bittgebet desjenigen, der zu mir betet. Ich erhöre das Bittgebet desjenigen, der zu mir betet, der zu mir Dua macht. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Bukhari und bei Muslim, das ist der Wortlaut von Imam Muslim, euch oder dem Diener wird so lange das Bittgebet erhört, solange er nicht um eine Sünde bittet oder darum bittet, die Verwandtschaftsbande zu brechen. Solange er nicht voreilig ist. Sie sagten, o Gesandter Allahs, was bedeutet es, voreilig zu sein? Er sagte, es bedeutet zu sagen, ich habe Dua gemacht und nochmal Dua gemacht, aber ich sehe irgendwie nicht, dass mein Dua erhört wird. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, daraufhin, hört er auf mit dem Dua und unterlässt ihn. Liebe Geschwister, öfter hören wir, wieso machen wir Dua und unser Dua wird nicht erhört. Ich sage aber korrekterweise, wieso machen manche Leute Dua und ihr Dua wird nicht erhört? Denn Alhamdulillah gibt es noch viel Gutes in der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns über zwei Dinge kurz unterhalten. Die erste lautet, als Allah sagte, ich erhöre das Bittgebet desjenigen, der zu mir Bittgebete spricht. Ist die Frage, dieser, der Bittgebete spricht, der Da'i, wenn man auf Arabisch sagt, was sind die Eigenschaften dieser Person? Und Allah sagt, wenn er zu mir Dua macht, was ist die Form des Dua, die Allah Azza wa Jalla auch wirklich hören möchte von uns? Was die Eigenschaften des Da'i angeht, Da'i ist derjenige, der Dua macht. Da'iyah meint man denjenigen, der Dua, der zur Religion Allahs aufruft allgemein. Der Da'i, liebe Geschwister, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, dass er stets Dua macht und nicht damit aufhört, sondern dass er darauf pocht, dass sein Dua erhört wird. Das nennt man auf Arabisch Ilhah. Der bleibt immer dabei, er klebt an seinem Dua, bis er das bekommt, was er von seinem Herrn möchte. Weil er weiß, dass sein Herr seine Schätze nicht weniger werden durch sein Dua, wenn es erhört wird. Deswegen bleibt er bei seinem Dua, bis es erhört wird. Allah subhanahu wa ta'ala liebt das, dass man Dua macht. Im Sujud, am Ende des Salah, im letzten Teil der Nacht, egal wann, zu jeder Zeit, es gibt keine Zeit, in der man kein Dua machen darf. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, er sagte, mir hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu Folgendes erzählt. Am Tag von Badr, das heißt den Tag, wo die Schlacht stattgefunden hat, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Götzendiener angeschaut und sah, dass sie ungefähr 1000 Leute waren. Und seine Freunde waren 310 und ein paar zerquetschte. Daraufhin hat der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sich zur Qibla gewandt, seine Hände gestreckt und angefangen, seinen Herrn anzurufen. O Allah, gib mir das, was du mir versprochen hast. O Allah, erfülle dein Versprechen zu mir. O Allah, wenn diese Gemeinschaft zugrunde geht von den Muslimen, dann wirst du auf der Erde nicht mehr angebetet werden. Und er machte Dua zu seinem Herrn, so lange, dass sogar sein Umhang von seinen Schultern herunterfiel. Dann kam Abu Bakr radiallahu anhu zu ihm und nahm seinen Umhang und legte ihn wieder auf seine Schultern von hinten und umarmte ihn von hinten, radiallahu anhu, und sagte, O Prophet Allahs, das reicht aus, was du an Dua gemacht hast. Zweifellos wird Allah dir dein Dua erhören. Und in diesen Augenblicken sendet Allah subhanahu wa ta'ala Jibril zu seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und gibt ihm folgende Aya, die sinngemäß übersetzt heißt, das ist die Aya Nummer 9 aus Surat Al-Anfal, und gedenke, als ihr euren Herrn anflehtet und er dann euch euer Dua erhörte, indem ich, subhanahu wa ta'ala, euch mit 1000 von den Engeln unterstützt habe. Sagte Abu Bakr oder Umar, daraufhin hat Allah Azza die Engel zu ihm gesandt. Dieser Hadith ist in Sahih ibn Hibban. Die erste Eigenschaft ist also der Ilhah, dass man nicht aufhört, dass man dabei aufpocht, dass man weiter Dua macht, bis es erhört worden ist. Die zweite Angelegenheit ist, dass man entschlossen ist in seinem Dua. Dass man das unbedingt haben will und nicht nach dem Motto, oh Allah, wenn ich schlecht, wenn du mir geben würdest. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, bei Bukhari, bei Muslim, sag nicht, keiner darf sagen, oh Allah, vergib mir, wenn du möchtest. Oder verzeih mir, oder erbarme dich meiner, wenn du willst. Das ist nicht Entschlossenheit. Er sagt, du sollst entschlossen sein, denn es gibt niemanden, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zu etwas zwingen könnte. Ebenso, liebe Geschwister, gibt es verschiedene Eigenschaften, aber es gibt auch eine weitere Bedingung für das Dua, ist, dass man gut über seinen Herrn denkt. Das nennt man Husnul Dhann. Husnul Dhann, dass man gut über Allah denkt, dass er auch das Dua wirklich erhören wird. Denn er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jeder Gläubige, der sein Gesicht in Richtung Allah ausrichtet, das heißt in Richtung Qibla, und Allah um etwas bittet, dem wird Allah das geben. Entweder in diesseits oder erhebt es für ihn im Jenseits auf. Solange er nicht voreilig ist, sie sagten, Urgesandte Allahs, was bedeutet es, voreilig zu sein? Er sagte, es bedeutet, dass er sagt, ich habe Dua gemacht und Dua gemacht und Dua gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Dua nicht erhört wird. Dieser Hadith ist in Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad ist von Imam Bukhari, rahimahullah. Und es gibt auch noch andere Angelegenheiten, wie Sünden, die einen natürlich davon abhalten können. Berühmte Hadithe, die wir mit Sicherheit alle kennen, liebe Geschwister. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, wurde einmal gefragt, ein Mann und ein Tabi'in, rahimahullah, ein Weiser. Er sagte, warum machen wir Dua? Unser Dua wird nicht erhört. Er sagte, warum? Weil ihr habt Allah kennengelernt, aber ihr gehorcht ihm nicht. Und ihr habt den Propheten sallallahu alaihi wasallam kennengelernt, aber ihr befolgt seiner Sunna nicht. Ihr habt den Koran al-Karim kennengelernt, aber ihr handelt gar nicht danach. Ihr verzehrt die Gunsterweisungen Allahs, aber ihr dankt ihm nicht dafür. Ihr habt vom Paradies erfahren, aber ihr verlangt gar nicht danach. Ihr habt das Höllenfeuer kennengelernt, aber ihr flieht nicht davon. Und ihr habt den Shaitan kennengelernt, aber ihr bekämpft ihn nicht, sondern ihr stimmt mit ihm überein. Und ihr habt den Tod kennengelernt, aber ihr bereitet euch gar nicht darauf vor. Und ihr vergrabt die Toten und beerdigt sie, aber ihr lässt euch dadurch gar nicht ermahnen. Und ihr habt eure eigenen Fehler übersehen und beschäftigt euch mit den Fehlern anderer. Diese Überlieferung ist in Tafsir Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Liebe Geschwister, wenn wir diese Aussage verinnerlichen, sehen wir, dass dieser Mann die Worte wirklich gewählt hat. Denn er hat nicht gesagt, ihr habt das Höllenfeuer kennengelernt und ihr sagt nicht, A'udhu billahi min nari jahannam. Das machen wir alle am Ende des Gebetes. Bitten wir Allah um Zuflucht vor vier Dingen. Wir alle machen das. Aber er sagte, ihr flieht nicht davon. Und er sagte nicht, ihr habt den Shaitan kennengelernt, aber ihr sagt nicht, A'udhu billahi min shaitan. Das machen wir alle. Sondern er sagte, ihr bekriegt ihn nicht, sondern ihr stimmt auch noch mit ihm überein. Meine lieben Geschwister, wenn die Bedingungen erfüllt sind und das Dua letztendlich vorhanden ist, auf die Art und Weise, wie es vorgeschrieben ist, denn es gibt natürlich auch bestimmte Regeln oder bestimmte Manieren beim Dua, dann wird Allah Azza wa Jal den Dua zweifellos erhören, aber wann er will. Denn Allah Azza wa Jal, er ist der Rabb. Und du bist sein Diener. Und der Rabb, der Herr subhanahu wa ta'ala, niemand führt ihn. Niemand bestimmt für ihn. Sondern er ist derjenige, der seine Gaben mit seinen Gaben uns überschüttet. Wann er will, wie er will und womit er will. Das heißt, wann das Dua erhört wird, ist nicht deine Angelegenheit. Allah weiß am besten, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Das heißt, sinngemäß im Koran, und es kann sein, dass ihr eine Sache liebt, die aber schlecht für euch ist. Und wir wissen, stell dir mal vor, Allah Azza wa Jal würde dein Dua bei jedem Mal erhören, wie überheblich du werden würdest. Du würdest denken, dass du was nicht was bist und wie wenig Hasanat du bekommen würdest, weil du gar kein Ilha hast, du würdest gar nicht darauf drängen, dass dein Dua immer erhört wird. Du würdest einfach nur Dua machen und sagst, erledigt. Und deswegen, liebe Geschwister, das Problem ist nicht, dass Allah Azza wa Jal Dua erhört oder nicht. Das Problem ist, was machen wir daraus und wem von uns gibt Allah Azza wa Jal den Erfolg, den Taufiq, dass er Dua macht und dabei bleibt, bis ihm dieses Dua erhört wird. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir zu diesen Menschen gehören und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden nicht zum Grund dafür macht, dass er unser Dua nicht erhört. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina.